war schon mal. Sobald wir schon mal beim Thema sind, dann ist der nächste Schritt. Ich mir da eine Mütze.